der Wahnsinn in Blue Jeans, hast mich aus der Bahn gebracht. Doch wenn du mich nur ansiehst, seh ich die Sterne der Nacht. Du hast mein Herz getroffen, hast meine Seele geraubt. Doch nur in meinen Träumen hast du mir meinen Wunsch erlaubt. Ich bin verrückt nach dir, komm schick mir deine Zärtlichkeit. Ein Leben nur mit dir und dann zusammen glücklich sein. Hey, gib mir eine Chance, denn ich bin dein Talisman. Darum glaube mir, alles schwör ich dir, ich bin verrückt nach dir. Ich hab der Himmel erschaffen, du bist sein Meisterstück. Und schon dein süßes Lächeln gibt mir das pure Glück. Wie soll ich es nur angehen? Wie sprech ich dich nur an? Um dir einfach zu gestehen, nur mit dir fängt mein Leben an. Ich bin verrückt nach dir, komm schenk mir deine Zärtlichkeit. Ein Leben nur mit dir und dann zusammen glücklich sein. Hey, gib mir eine Chance.